Zweitens. Sekundärtugenden sind nicht wichtig. Leistungswettbewerb ist fragwürdig. Das Postulat. Schon Rousseau hat ganz zu Recht bedauert, dass unterschiedliche Fähigkeiten der Menschen zu Ungleichheit führen können, und zwar umso mehr, je mehr die Gesellschaft sich ausdifferenziert. Beschränkungen des Eigentums und das Erbrecht sollen hier immer wieder kompensieren. Diese Überzeugung teilen alle Sozialisten und Kommunisten. Aber Eigentum und Fähigkeiten sind leider keineswegs die einzige Quelle von Ungleichheit, oft auch gar nicht mal die wichtigste. Mit Fleiß und Zielstrebigkeit kommt der durchschnittlich Begabte häufig weiter als jemand anders, der sehr begabt, aber nicht zielstrebig ist. Wer Gleichheit will, muss deshalb dem individuellen Fleiß und Ehrgeiz Schranken setzen oder ihn zumindest nicht ermutigen. Im Bildungswesen gelingt das schon mit wachsendem Erfolg. Aber auch sonst gibt es keinen Grund, jene in ihrem Tun zu bestärken, die sich besonders anstrengen. Damit dienen sie ja sowieso meist nur ihrem privaten Ehrgeiz und Egoismus. Sie beschämen und irritieren alle anderen, die möglicherweise weniger leisten, aber vielleicht die besseren Menschen sind. Und sie beschädigen ein auf Muße, Teilhabe und Lebensqualität angelegtes Gesellschaftsmodell, das auf der Gleichheit aller beruht. Indem sie mehr tun und erfolgreicher sind als andere, nähren sie bei sich selbst einen unangemessenen Hochmut und fühlen sich als etwas Besseres. Ihre arglosen Kollegen, Nachbarn oder Zeitgenossen werden damit ganz zu Unrecht in eine moralische Defensive getrieben, obwohl sie sich doch gar nichts haben zu Schulden kommen lassen. Überdies irritieren sie ihre Zeitgenossen durch schönere Wohnungen, größere Autos, aufwendige Sportarten und interessante Reisen. Sie stiften durch sichtbare Ungleichheit genau jenen Missmut in der Gesellschaft, der als heimliches Gift durch den gesellschaftlichen Verkehr träufelt und ihm seine Entspanntheit, Offenheit und Arglosigkeit raubt. Wer fleißiger und pünktlicher ist, konzentrierter arbeitet, mehr nachdenkt und möglicherweise deshalb erfolgreicher ist, der wird am Ende vielleicht noch eher befördert und herrscht dann über die anderen, die doch vielleicht, wahrscheinlich, die besseren Menschen sind. In einer auf Effizienz und Leistung verengten Gesellschaft gewinnen sie gar noch Positionen mit wirtschaftlicher Macht und allerlei Einflussmöglichkeiten und sind so am Ende noch in der Lage, den anderen ihr verfehltes Lebensmodell aufzudrücken. Die Eigenschaften, die man braucht, um so etwas zu erreichen, zum Beispiel Pünktlichkeit, Fleiß, Hartnäckigkeit, Ausdauer, Genauigkeit, Frustrationstoleranz, heißen ganz zu Recht Sekundärtugenden. Dabei ist der Tugendbegriff schon falsch angewandt. Denn der meint ja moralische Qualitäten. Aber was ist moralisch daran, wenn man früh aufsteht, um mehr zu verdienen und sich eine umweltfeindliche Flugreise zu leisten? Oder was ist moralisch daran, wenn ein Ehrgeizling besonders viel für das Examen lernt, um bessere Noten zu bekommen und anderen Menschen, die möglicherweise, wahrscheinlich, viel mehr Herzensgüte haben, die besten Posten wegzuschnappen? Da ist es doch kein Wunder, dass nicht wenige Wirtschaftsanwälte, Bundesrichter, Chefärzte oder Bankvorstände solche Arschlöcher sind, zumindest aber doch Leute mit verkürzter Empathie. Oskar Lafontaine hat einmal ganz zutreffend über Helmut Schmidt gesagt, mit Sekundärtugenden könne man auch ein KZ leiten. Das saß, und es passte auch in die damalige Nachrüstungsdebatte. Denn von NATO-Atomraketen zum KZ ist es ja nun wirklich kein weiter Weg. Thomas Mann beklagte 1940, wenige Monate nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, dass das deutsche Volk für diese Machthaber einsteht und seit 6,5 Jahren seine ganze Tüchtigkeit, Kraft, Geduld, Disziplin, Opferwilligkeit ihrem wüsten Dilettantismus zur Verfügung stellt. Er beklagte also die Wirksamkeit der deutschen Sekundärtugenden. Diese wirkten noch 5 Jahre so weiter und kosteten die Welt 55 Millionen Tote. Nein, der ganze Schrecken, den Deutschland über die Welt brachte, konnte sich nur entfalten, weil Hitler sich die deutschen Sekundärtugenden dienstbar machen konnte. Die haben nämlich die deutsche Industrie groß gemacht und die haben bewirkt, dass die deutsche Wehrmacht alles über den Haufen rennen konnte. Ein bisschen weniger Sekundärtugend und den Panzern hätte es rechtzeitig an Benzin gefehlt und die Stukas wären gar nicht erst aufgestiegen. Selbst der Holocaust hätte ausfallen müssen, wenn die Wehrmacht nicht in der Lage gewesen wäre, fremde Länder zu erobern. Die deutschen Sekundärtugenden waren also streng genommen zumindest mitverantwortlich für den Holocaust. Und das geht ja jetzt schon wieder los. Daher haben wir doch die Eurokrise. Wegen unserer verfluchten Sekundärtugenden sind die deutschen Waren zu gut und zu billig. Dadurch gefährden wir unsere Partner in der Eurozone. Angela Merkel sagt ja immer, dass der Euro ein Friedensprojekt ist. Wenn der Euro scheitert, kann der Frieden scheitern. Dann hätten unsere Sekundärtugenden die Welt schon wieder an den Abgrund geführt. Die wachsende Ungleichheit zwischen Deutschland und den Südländern der Eurozone, wegen der uns gerade wieder George Soros berechtigte Vorwürfe gemacht hat, ist also ein Ergebnis unserer Sekundärtugenden. Diese sind eben gleichheitsfeindlich. Man gehe mal durch Stuttgart und dann durch Palermo. Wo scheint die Sonne? Wo lachen die Menschen mehr? In Palermo. Wo fahren die Porsches? Wo gucken die Menschen verbiestert? Wo gibt es mehr Selbstmorde? In Stuttgart, der Hauptstadt der Sekundärtugenden. Wir verfolgen da ein gleichheits- und menschenfeindliches Modell, das schnöden Mammon generieren mag, uns aber moralisch weit zurückwirft. Vor allem bewirken die Sekundärtugenden die ständige Erneuerung und Verfestigung der Klassengegensätze. Sekundärtugenden sind ja Einstellungen und eingeübte Verhaltensweisen, die im Wesentlichen kulturell vermittelt sind. Wäre das anders, gäbe es bei den Sekundärtugenden keine Unterschiede zwischen Sizilianern und Schwaben. Solche Vermittlung findet ganz früh statt, in einem Alter, wo die Menschen sich noch kaum wehren können, ja, wo sie meistens gar nicht merken, dass man ihnen etwas aufdrückt. Die deutsche Schule tut nun schon einiges gegen die Sekundärtugenden. Das kann man gar nicht bestreiten, selbst wenn Berlin wesentlich weiter ist als beispielsweise Bayern. Entscheidend aber ist der Einfluss des Elternhauses. Wenn da die Eltern früh mit Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Ausdauer, Leistung indoktrinieren, dann ist die Schule machtlos. Sie versucht schon gegenzuhalten, indem zum Beispiel Hausaufgaben immer mehr eingeschränkt werden. Wo es keine Hausaufgaben gibt, können Eltern eben auch nicht helfen und das erhöht die Gleichheit unter den Kindern. Aber was tut man, wenn die Kinder aus der Mittel- und Oberschicht die Sekundärtugenden ihrer Eltern so verinnerlicht haben, dass sie ganz einfach besser aufpassen, besser mitmachen und ihre Hausaufgaben gründlicher erledigen? Dann werden sie ganz ohne Zutun der Lehrer auch die besseren Schüler, bestehen später den Numerus Clausus eher, kriegen die besseren Posten, verdienen mehr Geld und der ganze Mist mit der Ungleichheit geht in der nächsten Generation wieder von vorne los. Ein warnendes Beispiel sollten uns die USA sein. Dort bringen der völlig übertriebene Fleiß und Bildungsehrgeiz der Asiaten mittlerweile das ganze Sozialgefüge durcheinander und drängen die Schwarzen und Latinos noch mehr an den Rand der Gesellschaft. Die Marktwirtschaft als solche ist schon ungerecht genug. Da muss der Staat zumindest dafür sorgen, dass die Unterprivilegierten nicht schon in der Schule durch die besseren Leistungen der Ehrgeizlinge beschämt, demotiviert und ausgegrenzt werden. Speziell in Deutschland sind unter den Düpierten viele unserer türkischen Kinder und deutschen Hartz-IV-Kinder und Kinder von Alleinerziehenden aus bildungsfernen Schichten. Man müsste ein Quotensystem für diese Unterprivilegierten bei Medizin, Jura und Elektrotechnik einführen. Sonst kriegt man das nicht in den Griff. Und dann müsste man sowieso die Privatschulen verbieten. Die dienen doch nur der Entsolidarisierung der Mittel- und Oberschicht. Dort bleiben deren von Sekundärtugenden motivierten Kinder ganz ungestört unter sich, haben fordernden Unterricht, kriegen ordentlich Hausaufgaben und kommen viel schneller voran. Da ist es doch klar, wer schon im Alter von 18 Jahren die bessere Startposition fürs Leben hat und von den verfestigten Klassenstrukturen profitiert. Alles wegen dieser Sekundärtugenden. Die Wirklichkeit. Der Gleichheitsapostel scheut nichts so sehr wie die befreiende Tat. Er bevorzugt Tugenden, die auf Zustände gerichtet sind. Glaube, Liebe, Hoffnung, Mitleid, Solidarität, Herzensgüte. Lauter richtige Gefühle, wo nichts passiert. In der so erreichten Entropie des Gemüts fühlt man sich sicher. Wenn aber schon Taten, dann müssen es solche sein, die auf den Abbau bestehender Ungleichheiten gerichtet sind, zum Beispiel Abschaffung von Schulnoten, mehr Steuern auf Einkommen und Vermögen, Quoten für Frauen und Migranten, mehr Rampen für die Rollstuhlfahrer, mehr inklusiver Unterricht etc. Verdächtig dagegen ist dem Gleichheitsapostel die Tatkraft als solche. Diese könnte sich ja ohne weiteres auf Ziele richten, welche nicht die seinen sind und vielleicht sogar der Gleichheit schaden können. Ganz schlimm wird es, wenn sich unbeherrschbare oder falsch gerichtete Energie mit Tüchtigkeit paart. Der Gleichheitsapostel hat Vorbehalte gegen die sogenannten bürgerlichen Tugenden, die zweckgerichtetes Handeln erfolgreich machen, und stellt sie unter Generalverdacht, weil sie ebenso guten wie bösen Zwecken dienen können. Der Vorbehalt kommt im Begriff der Sekundärtugenden zum Ausdruck, die man auch gerne preußisch nennt. Es ist aber exakt das Fehlen oder der Grad des Vorhandenseins solcher Eigenschaften, was erfolgreiche Gesellschaften oder Individuen von weniger erfolgreichen unterscheidet. Eigenschaften wie Ordnungsliebe, Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit liefern Erfolgsvoraussetzungen für die meisten Fertigkeiten, sei man nun Kunstmaler, Pianist, Ingenieur oder Tischler. Amy Chua und Jed Rubenfeld haben für die USA untersucht, wie sich die extrem großen Unterschiede zwischen religiösen und ethnischen Gruppen im Bildungserfolg, im Berufsaufstieg und im Einkommen erklären lassen. Drei Faktoren wirken nach ihren Erkenntnissen zusammen. Erstens, Gruppenstolz und fester Glaube an die eigene Überlegenheit. Zweitens, der Drang, dies auch durch Leistung zu beweisen, nach ihrer Meinung durch ein Gefühl der Unsicherheit angespornt. Drittens, extreme Ausdauer, Konzentration, Frustrationstoleranz und Bereitschaft zu harter Arbeit bei der Verfolgung ihrer Leistungsziele. Chua und Rubenfeld bündeln dies im Begriff Impulskontrolle. Impulskontrolle kann man als den überwölbenden Begriff für die Summe aller Sekundärtugenden verstehen. In gewissem Umfang gibt es Sekundärtugenden in allen entwickelten Gesellschaften, sonst könnten diese gar nicht funktionieren. Erst ihre massenhafte Verbreitung und Verinnerlichung in den breiten Schichten der Bevölkerung macht aber Industrialisierung in großem Stil möglich. Auch heute noch hängen der wirtschaftliche Erfolg einer Gesellschaft und der Grad der Verankerung und Verbreitung von Sekundärtugenden unmittelbar miteinander zusammen. Wichtig ist dabei, dass sie internalisiert sind und gewohnheitsmäßig immer erbracht werden, nicht nur als besondere Leistung gegenüber bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen. Der Grad der Verinnerlichung und Praktizierung von Sekundärtugenden beeinflusst den Handlungserfolg sehr stark. So mündet die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit bei vielen Industrieprodukten in einer besonders hohen Zuverlässigkeit, die wiederum die deutschen Exporterfolge teilweise erklärt. Der Vorbehalt gegen Sekundärtugenden reflektiert teils Neid gegen die Tüchtigen, teils deutschen Selbsthass. Dieser Vorbehalt kann sich nicht damit abfinden, dass sich sachlicher Erfolg und moralische Qualität auf ganz unterschiedlichen Ebenen abspielen. Dabei gerät in Vergessenheit, dass auch moralisch motivierte Handlungen umso erfolgreicher sind, je mehr ihre Durchführung von Sekundärtugenden getragen wird.